Bevor ich mich anschicke, die Papyrologie des neutestamentlichen Überlieferungsbereiches hinsichtlich ihres Anspruches auf Wissenschaftlichkeit zu überprüfen, wollen wir auch einmal harmlos tun und bis auf Weiteres annehmen, P52 sei tatsächlich ein Objekt aus dem Anfang des 2. Jahrhunderts, also das Johannesevangelium wirklich schon im letzten Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts entstanden. Wer mit dem Inhalt des 4. Evangeliums nicht sonderlich vertraut ist, wer nicht aufs Gründlichste das sonderbare Verhältnis studiert hat, in dem das Johannesevangelium zu den drei anderen Evangelien steht, dem ist es nicht zu verdenken, wenn er über die durch P52 belegte sehr frühe Entstehungszeit dieses Evangeliums Freude empfindet. Besonders freuen sich natürlich die Theologen. Sie bedauern nur, dass der Fund nicht schon früher gemacht wurde, da für die wissenschaftliche Diskussion vor 60 Jahren von unschätzbarem Wert gewesen wäre. Andererseits glaube und hoffe ich sagen zu dürfen, dass es auch theologische Kritiker gibt, die P52 sorgenvoll betrachten und von seinem Dasein gar nicht erbaut sind. Wer nämlich ernsthaft über die Stellung des 4. Evangeliums zu den drei vorangehenden Evangelien nachdenkt, dem muss die zeitliche Herausrückung ins 1. Jahrhundert allerlei Kopfschmerzen verursachen. Erinnern wir uns des Ergebnisses unserer bisherigen Untersuchung bezüglich der Entstehungszeit der neutestamentlichen historischen Bücher. Wir kamen zu der Überzeugung, Lebensaufzeichnung mit aus Willkür oder Gleichgültigkeit gröblich verfälschten Personalien Jesu, wie sie uns Matthäus, Markus und Lukas bieten, können unmöglich ein oder zwei Jahrzehnte nach des Stifters Tode von Urchristen geschrieben und von ihren erbitterten Gegnern bedenkenlos hingenommen worden sein. Bei den ersten drei Evangelisten finden wir, aufs Große und Ganze gesehen, wenigstens noch eine versuchte Annäherung in den biografischen Angaben. Man nennt Matthäus, Markus und Lukas darum die Synoptiker. Zwischen Johannes und den Synoptikern aber tut sich ein Abgrund auf. Ausdrücklich sei bemerkt, dass uns hier nicht die dogmatischen und mythischen Sondermeinungen des Johannes interessieren. Wir kümmern uns lediglich um die vom 4. Evangelisten mitgeteilten Lebensumstände Jesu. Und da stellt sich heraus, dass Johannes mit größter Seelenruhe die biografischen Angaben seiner Vorgänger wie Luft behandelt. Er zerbricht den von Matthäus, Markus und Lukas überlieferten topografischen Erzählungsrahmen und konstruiert einen neuen, der das Gegenstück darstellt. Um nur eine zu erwähnen, nach den Synoptikern lebte und lehrte Jesus in Galiläa. Erst kurz vor dem Todespassa trifft der Meister mit den Jüngern in Judäa, also Jerusalem, ein. Johannes weiß es aber besser, denn nach seiner Darstellung war Judäa die eigentliche messianische Wirkungsstätte Jesu. Zudem muss man nach den Synoptikern mit einer einjährigen Dauer des öffentlichen Auftretens Jesu rechnen. Aber der 4. Evangelist verbessert seine drei Kollegen auch in diesem Punkte, denn aus seiner Darstellung kann nur geschlossen werden, dass Jesus mindestens 2 oder gar 3 Jahre gelehrt hat, ehe er gekreuzigt wurde. Hier handelt es sich nicht um geringfügige Differenzen, sondern um einen grundsätzlichen Widerspruch im Kern der Geschichte des Stifters der christlichen Religion. Nun versetze sich der Leser in das historische Milieu, in das letzte Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts, als Johannes angeblich mit seinen aufsehenerregenden Evangelium die christlichen Gemeinden beglückte. Drei Evangelien sollen damals schon seit mehreren Jahrzehnten im Umlauf gewesen sein, da plötzlich taucht eine neue Jesusgeschichte auf, in der hinsichtlich der Personalien Wesentliches glatt auf den Kopf gestellt wird. Was um alles in der Welt hätte den urchristlichen Verfasser veranlassen sollen, seine schriftstellerischen Vorgänger als Lügner zu diffamieren? Immer vorausgesetzt, Jesus sei eine historische Persönlichkeit, dann lebten im Jahre 90 noch genug Menschen, die genau Bescheid wussten, wo und wie lange der Rabbi aus Nazareth gelehrt und gewirkt hatte. Und angesichts dieses Umstandes hätte nur ein Dummkopf oder ein Narr den Plan fassen und in die Tat umsetzen können, eine Lebensbeschreibung Jesu zu konstruieren, die keinerlei Rücksicht mehr auf die Wirklichkeit nahm. Der oder besser die Verfasser des vierten Evangeliums waren aber weder Narren noch Dummköpfe, es waren vielmehr hochgebildete Männer aus sehr viel späterer Zeit, denen wir diese geniale Religionsschrift verdanken. An dieser Stelle genügt es, die Problematik des Verhältnisses zwischen Johannes und den Synoptikern nur eben sichtbar werden zu lassen. In einem der folgenden Teile werden wir uns noch sehr gründlich mit diesen Dingen beschäftigen. Es wird aber dem Leser klar geworden sein, dass auch theologische Bibelkritiker, wenn sie die durch das Johannesevangelium heraufbeschworenen urchristlichen Situationen ernsthaft überdenken, wahrlich keinen Grund haben, sich über die Entdeckung des P52 zu freuen. Je mehr nämlich die Entstehung des vierten Evangeliums zeitlich vorverlegt wird, desto schärfer müssen die ungeheuerlichen Willkürakte dieses Evangelisten hinsichtlich der aller Christenheit bekannten Lebensdaten Jesu bewertet werden. Nehmen wir doch einmal in aller Harmlosigkeit an, die drei ersten Evangelien seien tatsächlich urchristliche Schrifterzeugnisse aus der zweiten Hälfte des ersten Jahrhunderts, dann hätte eine Jesusgeschichte in der Gestalt des Johannesevangeliums vielleicht um 300 eine winzige Möglichkeit gehabt, in die Gemeinden einzusickern. Das ist jedoch aus psychologischen Gründen ganz unmöglich in so früher Zeit, unmittelbar nach dem Erscheinen der synoptischen Evangelien. Daraus folgt, dass P52, der uns einreden möchte, um das Jahr 125 sei das im Osten entstandene Johannesevangelium schon in Ägypten verbreitet gewesen, eine Fälschung darstellt. Gegen diese Berufung auf den gesunden Menschenverstand als obersten Richter in dieser Angelegenheit, gegen das Schwergewicht der vorgebrachten Gründe, kann ein angeblich aus uralter Zeit stammendes Papyrus-Bruchstück und auch ein dicker Papyrus- oder Pergamentkodex nichts ausrichten. Denn einen urchristlichen Papyrus zu fälschen ist eine Kleinigkeit. Es ist aber aus psychologischen Gründen unmöglich, dass im Jahre 90 in dem geschilderten Milieu das alle Welt brüskierende Johannesevangelium geschrieben und verbreitet werden konnte. Wir müssen jetzt bei der auffälligen Tatsache des scharfen Gegensatzes zwischen Johannes und den Synoptikern noch etwas verweilen, um sogleich einen Einwand zu entkräften, der so nahe liegt, dass jeder aufmerksame Leser ihn vorbringen wird. Das Argument lautet: Gerade die Diskrepanzen in den historischen Angaben zeugen für die Echtheit der Evangelien als urchristliche Schriftstücke. Denn während diese biblischen Bücher erst in viel späterer Zeit als Erzeugnisse einer großen Fälschungsaktion entstanden, dann hätte man sich doch gewiss innerhalb der Fälschergenossenschaft über die Personalien Jesu vorher geeinigt, um auffällige Widersprüche überhaupt zu vermeiden. Man hält mir vor, dass die spätmittelalterlichen Fälscher doch hochgelehrte Männer gewesen sein sollen, haben sie denn nicht selbst gemerkt, wie sehr sich ihre historischen Mitteilungen widersprechen? Hierauf antworte ich: Oh ja, die Fälscher haben sehr lange und sehr gründlich über den historisch-topografischen Rahmen der Jesusgeschichte nachgedacht. Sie haben sich jahrzehntelang die Köpfe über die zu verwendenden Personalien des Stifters zerbrochen und sich immer wieder die erdichteten Persönlichkeiten als in der Wirklichkeit des palästinensischen Milieus handelnd vorgestellt. Ach, wie gerne hätte man damals Eindeutigkeit wenigstens in den Hauptdaten walten lassen. Aber siehe da, zum großen Leidwesen der Fälschergenossenschaft ergab es sich, dass bei ihrem Jesusroman eindeutige Angaben überhaupt nicht gemacht werden konnten und auf keinen Fall gemacht werden durften. Manchem Leser wird solche Behauptung zuerst ungereimt klingen, aber er möge nun selbst einmal versuchen herauszufinden, warum die Fälschergenossenschaft den Entschluss fasste, beispielsweise hinsichtlich der Dauer der öffentlichen Wirksamkeit Jesu eindeutige Angaben prinzipiell zu vermeiden. In den folgenden Teilen wird auch dieses Problem ausführlich behandelt werden.